Hochhäuser, Luxuswille, nie wieder am Block hier chillen, Segelschiffe, Yachthafen, weil wir es geschafft haben. Die Boys leben den American Dream. I hate being sober, cause I'm faded to codeine. Hochhäuser, Luxuswille, nie wieder am Block hier chillen, Segelschiffe, Yachthafen, weil wir es geschafft haben. Die Boys leben den American Dream. I hate being sober, cause I'm faded to codeine. Ich will ein Segelschiff, ich will ne Luxusjacht. Du musst zugeben, dass der Boy hier Luxus hat. Louis V. Schal und ein Gucci-Belt. So viel Geld ausgeben, weil mir Gucci gefällt. Auf dem Bankkonto habe ich 1 Million. Ich zahl keine Miete, weil ich in einer Villa wohne. Die ist nicht gemietet, sondern Eigentum. Wenn die Cops sich batten, solltest du schweigen tun. Ich wasche Geld, und zwar ähnlich wie eine Waschmaschine. Leute fragen, wie viel ich mit dem Verkauf von Hasch verdiene. Nicht genug Player, doch es reicht für einen Aston Martin. Und wenn ich Geld hab, hast du vor Gericht jetzt schlechte Karten. Wenn ich ein Gericht wär ich ein Double Whopper, wenn du mich nicht magst. Dann hast du jetzt Trouble, Opfer, Husten, Saft, Jüngling, das ist unsere Timeline. Yeah. Heute Fame werden, morgen im TV zur Prime Time. Und während ihr diesem Track hier lauscht, habe ich hier gerade mehrere Bitches auf meiner Yacht und so einen Ölscheich habe ich auch eben gecallt bezüglich ein paar Investitionen. Hochhäuser, Luxuswille, nie wieder am Block hier chillen, Segelschiffe, Yachthafen, weil wir es geschafft haben. Die Boys leben den American Dream. I hate being sober, cause I'm faded to codeine. Hochhäuser, Luxuswille, nie wieder am Block hier chillen, Segelschiffe, Yachthafen, weil wir es geschafft haben. Die Boys leben den American Dream. I hate being sober, cause I'm faded to codeine. Ich guck auf die Breitling und sehe, jetzt ist meine Zeit. Wie beim Adduktorentraining macht die Bitch die Beine bei. Wenn ich sage, ich bin rich, ist das untertrieben. Die Dextrometor-Farm-Boys haben unterschrieben bei der Glow-Up-Gang und jetzt kommt der Takeover. Gucci-Ledersitze drin im Range Rover. Der Außenlack, selbe Farbe, Mangofrucht. Ich geh zu dem Car-Dealer, denn ich hab ne Lambo-Sucht. Ich muss jeden Tag nen neuen Lamborghini kaufen. Ich tu die sexy Bitches im Bikini poppen. Hustensaft, Jüngling, zippt am Lean wieder. Medikamenten, Manfred schreibt den Text für so ein Lied nieder. Denn wir machen dieses Mule mit der Music. Und die schwulen Hater finde ich amusing. Denn sie haten, doch aus ihnen tut der Neid sprechen. Hustensaft, Jüngling tut bei ihnen heimlich einbrechen. Und er klaut diesen Pennern ihre Xbox. Und wenn sie Stress wollen, gibt er ihnen Kickbox. Ganz normal, diese Boys hier sind Draufgänger. Wir kaufen alles ein, was wir sehen im Schaufenster. Hochhäuser, Luxuswille, nie wieder am Block hier chillen, Segelschiffe, Yachthafen, weil wir es geschafft haben. Die Boys leben den American Dream. I hate being sober, cause I'm faded to codeine. Hochhäuser, Luxuswille, nie wieder am Block hier chillen, Segelschiffe, Yachthafen, weil wir es geschafft haben. Die Boys leben den American Dream. I hate being sober, cause I'm faded to codeine.